Welt am Draht. Thema heute: 20 Jahre World Wide Web und die Zukunft. Mit Michael Stein. Willkommen. Für die meisten von uns ist das Internet etwas Alltägliches geworden. Wir lesen die neuesten Nachrichten im Netz, wir kaufen dort ein, wir suchen im Netz nach Informationen oder einfach nur nach einer Telefonnummer. Bequem und einfach mit der Maus lässt sich das Internet heute bedienen, aber das war nicht immer so. Das, was wir heute allgemein als das Internet bezeichnen, also das, was wir davon sehen können, das ist eigentlich nichts anderes als eine Benutzeroberfläche, die darüber gelegt wurde. WWW, World Wide Web, heißt diese Technik, mit der die Informationen so aufbereitet werden, dass wir sie bequem nutzen können. Das WWW hat in diesem Jahr Geburtstag. Vor 20 Jahren wurde es erfunden. Wir wollen in dieser Sendung den Blick zurück und nach vorn richten und uns fragen, was wird noch alles auf uns zukommen? Das Thema. Zuerst werfen wir aber einen Blick zurück in die Geschichte. Was uns heute so selbstverständlich erscheint, einen Computer mit Maus, grafischen Elementen und Menüs zu bedienen, das steckte 1989 noch in den Kinderschuhen. Ein paar Visionäre gab es aber damals schon, die erkannt hatten, wie ein Informationsnetz in Zukunft aussehen müsste. Dirk Asendorpf über den Mann, dem wir die Erfindung des WWW verdanken. Please welcome back Tim Berners-Lee. Der Erfinder des World Wide Web kehrt zu einem Festvortrag an den Ort seiner Erfindung zurück. Im März 1989 hatte der junge britische Informatiker Tim Berners-Lee seinem Chef am Internationalen Kernforschungszentrum CERN in Genf ein 17-seitiges Papier auf den Schreibtisch gelegt. Titel: Informationsmanagement, ein Vorschlag. In knappen Worten enthält es alle wesentlichen Elemente des Internet, wie wir es heute kennen. Websites, die von jedem Computer angezeigt werden können, weil sie in einer systemunabhängigen Sprache programmiert sind. Ihre Verknüpfung durch optisch hervorgehobene Links und die Möglichkeit, Fotos, Grafik und andere Multimedia-Inhalte einzubinden. Damit konnte das Internet, das zuvor nur einem kleinen Kreis von Wissenschaftlern gedient hatte, zu einem Massenmedium werden. Doch das hatte Berners-Lee zunächst gar nicht im Sinn. Why did I do it? Well, it was basically frustration. Warum ich das gemacht habe? Im Grunde war es Frust. Ich war als Software-Ingenieur in diesem aufregenden Labor mit Leuten konfrontiert, die von überall aus der Welt die unterschiedlichsten Computer mitbrachten und mit allen möglichen Datenformaten und Datenbanken arbeiteten. Und die waren alle nicht kompatibel. Das war total frustrierend. Zwei Jahre dauerte es, bis die erste Website für den Informationsaustausch unter all den Kernphysikern online gehen konnte. In verschiedenen Arbeitsgruppen hatten weltweit rund 30 Informatiker daran mitgearbeitet. Aus Deutschland war Peter Dobberstein dabei. Damals war der Informatiker am Hamburger Kernforschungszentrum DESI beschäftigt. Er erinnert sich gerne an die gute Stimmung, die das Projekt vorangetrieben hat. Wissenschaftler zu sein, der in der Grundlagenforschung arbeitet, hat ja eine gewisse Art von Zweckfreiheit. Und man kann sich da als Mitarbeiter ein bisschen austoben, wie ein freischaffender Künstler. Und ich glaube, das Ganze inspiriert Ideen. Und ich glaube, solche Ideen haben dann dazu geführt, dass sowas entstanden ist. Das ist die Freiheit der Wissenschaft, die Freiheit des Denkens, ich glaube, die da sehr ausgeprägt ist und die dazu führt, dass sowas geboren wird. HTML, die universelle Programmiersprache für alle Webinhalte, wurde von den Erfindern ohne Patentschutz zur freien Verfügung veröffentlicht. Tim Berners-Lee hat in der Folge 6 große Auszeichnungen und 10 Ehrendoktorwürden erhalten und wurde von Königin Elizabeth zum Ritter geschlagen. Reich wurde er mit der Erfindung des WWW nicht. Peter Dobberstein verdient sein Geld heute als Angestellter der Lufthansa-Technik auf dem Hamburger Flughafen. Dass man mit dem Web zum Internetmilliardär werden könnte, hätte er damals nie gedacht. Ich selbst bin auch so von meinem Wesen her jetzt nicht der Geschäftsmann. Das war mir überhaupt nicht bewusst, also dass da sowas draus entsteht. Ich bin irgendwie stolz drauf, obwohl ich wirklich nur ein ganz winzig kleines Urrädchen mit drin war. Aber es ist irgendwie doch ein bisschen erhebendes Gefühl sozusagen, an etwas mitgearbeitet zu haben, was solche Dimensionen nachher angenommen hat. Aber zu dem Zeitpunkt keinerlei Vorstellung, was daraus mal wird. Während die ersten Internetunternehmen an die Börse gingen, erfreuten sich Dobberstein und seine Kollegen an der Freiheit, die der uneingeschränkte Datenaustausch für ihre wissenschaftliche Arbeit brachte. Um Hacker, Viren und Datenklau machte sich damals noch niemand Sorgen. Das war in der Anfangszeit tatsächlich so, dass es so etwas wie Firewalls nicht gab. Wenn man einen Zugang zum Rechner hatte, war man drin. Und wenn man dann eine Verbindung zu einem Partnerinstitut hatte, musste man nur klicken und war dann da. Das war also sehr offen, die ganze Rechnerumgebung. Die Wissenschaftlergemeinde ist eher eine Freidenkergemeinde, die nichts Böses will. Bei einem Grundlagenforschungsinstitut gibt es auch wenig zu klauen an Technologien, die jemand ausnutzen könnte. Berners-Lee ist seit 1999 Professor am berühmten MIT in Boston und Vorsitzender des World Wide Web Konsortiums, das bis heute die meisten technischen Standards für den Datenverkehr im Internet entwickelt und lizenzfrei zur Verfügung stellt. An seine Zeit im Genfer CERN denkt er gerne zurück. CERN's an excellent place, perhaps could have been the only place where it could have been. Das CERN war vielleicht der einzige Ort, wo das passieren konnte. Das CERN ist ein Mikrokosmos der Welt. Es gab diese enorme Vielfalt und ein echtes Bedürfnis, sie in einem System zu integrieren. Und Physiker sind natürlich Technikfreaks. Sie hatten schon nette Rechner auf ihren Tischen, als der Rest der Welt noch nichts davon wusste. Und sie waren bereits vernetzt, denn Teilchenphysiker sind eine globale Gemeinschaft. Also, wenn das World Wide Web ein Schimmelpilz gewesen wäre, dann war das CERN die ideale Petrischale, um ihn darin zu züchten. Genau die richtige Mischung an Zutaten. Vage, aber aufregend, hatte sein Chef damals auf das 17-seitige Papier des jungen Informatikers geschrieben. Berners-Lee nahm es als Erlaubnis, seine Idee eines World Wide Web in die Praxis umzusetzen. Das Schönste dabei, erinnert er sich heute, waren die intensiven Kontakte mit den Kollegen, von denen manche auch Freunde wurden. Das war großartig. Vielen Dank für die Unterstützung, die vielen coolen Ideen und Gespräche beim Café, für euer Gelächter über die komischen Titel, die ich mir für die Projekte ausgedacht hatte und für eure Bereitschaft, sie zu testen und zu bewerten. Das war einmalig. Wenn alle der damals an der Geburt des WWW beteiligten Menschen ganz ehrlich sind, dann werden sie sicher eines zugeben. Welche Bedeutung das Internet einmal bekommen würde, das ließ sich trotz der tollen Ideen, der bahnbrechenden Erfindungen und der innovativen Projekte wohl nicht vorhersehen. Denn ursprünglich war das WWW ein Medium, das für den Austausch von wissenschaftlichen Informationen zwischen Wissenschaftlern gedacht war. Aber es sollte alles ganz anders kommen. Dirk Asendorpf. Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Mitte der 80er Jahre war die Medienwelt noch ausgesprochen übersichtlich. Im Fernsehen hatte man die Wahl zwischen drei öffentlich-rechtlichen Programmen und der 20-Uhr-Gong der Tagesschau trennte in den meisten Wohnzimmern den Nachmittag vom Abend. Als Tim Berners-Lee sich die ersten Gedanken über ein World Wide Web machte, waren DVD- und MP3-Player noch nicht erfunden. In den 80er Jahren war die Medienlandschaft dadurch geprägt, dass es überwiegend Angebote für große Mehrheiten gab. Was ist heute wichtig? Das sind keine Informationen, nach denen die Menschen gezielt suchen. Da kommt es den Menschen nur darauf an, Hauptsache mitzubekommen, dass sie nichts Wichtiges verpassen, wie eine neue Grippeepidemie oder ein neuer amerikanischer Präsident oder so etwas. Der Medienwissenschaftler Uwe Hasebrink leitet das Hamburger Hans-Bredow-Institut für Medienforschung. In den 90er Jahren, insbesondere durch kommerziellen Rundfunk dann angetrieben, hat sich das Angebot schon stark ausdifferenziert. Es gab mehr Spartenkanäle, es gab auch mehr Special-Interest-Zeitschriften. Ein starkes Interesse an Zielgruppen, an thematisch eingegrenzten Zielgruppen, also Medienangeboten für Menschen, die sich für ein bestimmtes Thema interessieren. Das war eigentlich das Prägende für die 90er Jahre. Und eine ideale Voraussetzung dafür, dass sich aus dem zunächst nur für den wissenschaftlichen Austausch konzipierten World Wide Web ein Massenmedium entwickeln konnte. Nachdem das WWW 1993 erstmals außerhalb des Genfer Nuklearforschungsinstituts CERN eingesetzt wurde, explodierten die Nutzerzahlen. Hier konnte jeder finden, was früher nur mit viel Mühe oder überhaupt nicht aufzustöbern war. Fremdsprachige Zeitungsartikel, Reiseinformationen, die Telefonnummern alter Schulfreunde und wenig später auch Musik und Fotos aus aller Welt. Für fast jedes ausgefallene Interesse ließ sich nun ein globales Netzwerk Gleichgesinnter knüpfen. Doch schnell waren es nicht mehr Information und Kontakte, sondern Unterhaltung und Shopping, die als treibende Kräfte das World Wide Web immer vielfältiger und bunter machten. Schon ein Jahr nach dem Verlassen des Labors hatte das neue Medium mehr kommerziellen als wissenschaftlichen Inhalt zu bieten. Dein Geschenk habe ich nicht eingepackt, ich habe es noch nicht einmal gesehen, denn ich schicke es dir per Mausklick aus dem Bett. Begleitet von dieser Fernsehreklame stieg der Online-Buchversand Amazon zum weltgrößten Online-Händler mit über 15 Milliarden Dollar Jahresumsatz auf. Übertroffen nur noch von Google. Die Suchmaschine setzt mit den kleinen Reklameeinblendungen neben ihren Trefferlisten über 20 Milliarden Dollar im Jahr um und verdient dabei 5 Milliarden. Im Schatten seiner rasanten Entwicklung zur globalen Shopping Mall entwickelte sich das WWW auch zur Plattform für Kommunikation und Interaktion. Chats, Blogs, Wikis und soziale Netzwerke machen es möglich, dass jeder vom Konsumenten auch zum Produzenten werden kann. Der Medienwissenschaftler Christoph Neuberger hat die Auswirkungen, die das auf die gesellschaftliche Öffentlichkeit hat, in einem großen Forschungsprojekt untersucht. Die Erwartungen, die Brecht, die Enzensberger und viele andere formuliert haben, dass sich jeder Bürger zu Wort melden können soll und zumindest die Chance haben soll, öffentlich wahrgenommen zu werden, diese Hoffnung wurde auf ganz, ganz viele Medien in der Vergangenheit gerichtet. Von heute aus sieht es absurd aus, die Erwartung an das Radio, an Film, Fernsehen, dass man da irgendwie Rückkanäle einbauen könnte. Das Internet ist das Medium, das diese Vision in die Wirklichkeit überführt hat. Allerdings anders, als Enzensberger und Brecht es sich vorgestellt hatten. Nicht das große gesellschaftliche Thema, sondern der kleine Klatsch und Tratsch aus dem Bekanntenkreis steht im Mittelpunkt der allermeisten Veröffentlichungen im Netz. Hallo Kinder! Das ist das Schüler-VZ. Das ist die Anna. Die ist im Schüler-VZ angemeldet. Und das ist der Tim. Der ist auch im Schüler-VZ angemeldet. Aber der ist nicht so nett, wie er immer tut. 6,5 Millionen Studenten haben sich bei StudiVZ angemeldet. 5 Millionen Kinder und Jugendliche bei Schüler-VZ. Den beiden größten sogenannten sozialen Netzwerken, die das WWW in Deutschland knüpft. Was die einen da als anstrengendes Geschwätz und Gebrabbel von Millionen vermuten würden, ist in der Tat eine große Bereicherung unserer Gesellschaft, dass auch kleine Gruppen mit ihren Themen und Einzelpersonen mit ihren Interessen nun Gehör finden können. Philipp Gröschel ist in dieser Frage eine Art Berufsoptimist. Er verdient sein Geld als Jugendschutzbeauftragter bei SchülerVZ und freut sich, wenn die Mitglieder sich gegenseitig mit launigen Videoclips an den Verhaltenskodex erinnern. Respektiere andere Nutzer, melde pornografische oder gewalttätige Inhalte, bleibe ehrlich, verschicke weder Werbung noch Kettenbriefe. Also meldet Anna das Bild. Das SchülerVZ prüft also das gemeldete Bild und löscht es und den Tipp, weil er sich nicht an die Regeln gehalten hat. Die Ironie der Geschichte ist, dass sich die populären sozialen Netzwerke zum Gegenteil eines World Wide Web entwickelt haben. Wer dort kommuniziert, tut das vor allem mit Freunden und Bekannten gleich um die Ecke. Wo war letzte Woche die lustige Party, die ich leider verpasst habe, weil ich im Skiurlaub war? Was für Fotos lädt mein bester Freund gerade in sein Fotoalbum hoch und so weiter und so fort? Auch wenn die Jugendlichen sich online vernetzen, den Kontakt pflegen sie vor allen Dingen zu denjenigen, die sie jeden Tag in der Schule sehen, zur Klasse, zu den Schulfreunden oder natürlich auch zu den Freunden aus dem Sportverein. Wenn dieser Freundeskreis besonders aktiv und produktiv und konstruktiv im Schüler-VZ ist, wird man selbst natürlich dort auch sein, weil man diesen Anschluss an die Clique und an die Gruppe nicht verpassen will. Als wäre die Rudi-Carell-Kultur der 80er Jahre wieder auferstanden. Wenn alle am Abend die gleichen Clips gucken, können sie am nächsten Morgen herrlich darüber lachen oder lästern. Ein Schüler findet ein tolles Video bei YouTube, kopiert den Link und schickt ihn über SchülerVZ per Nachricht an alle seine Freunde weiter. Die Freunde gucken das Video auch an und wenn sie es toll finden, schicken sie den Link wieder weiter. So funktionieren die Effekte im sozialen Netz und innerhalb kürzester Zeit, innerhalb weniger Tage, hat das Video möglicherweise ein paar hunderttausend oder ein paar Millionen Zuschauer gehabt. Und viel Spaß beim Weiterchatten. Tschüss Kinder! Inzwischen haben wir uns daran gewöhnt, dass es in der Welt von Computern und dem Internet beinahe jede Woche eine neue Worthülse gibt. Begriffe, die auftauchen, heiß diskutiert werden und wieder in der Versenkung verschwinden. Ein solcher Begriff ist Web 2.0 oder Web 2.0. Was das genau ist, darüber gibt es ganz unterschiedliche Ansichten. Web 2.0, das klingt technisch, das klingt nach etwas Neuem, nach Weiterentwicklung. Gemeint war mit diesem Begriff ein Trend, der vor ein paar Jahren im WWW einsetzte. Plötzlich entstanden nämlich ganz viele Webseiten, bei denen die Nutzer nicht nur einfach Konsumenten der Inhalte waren, sondern selber mitmachen konnten, selber Inhalte einstellen konnten und so an der Gestaltung des Netzes mitwirken sollten. Blogs, die Webtagebücher entstanden, Podcasts und auch Wikis, diese Online-Lexika, an denen jeder mitschreiben kann. Seit ein paar Monaten gibt's nun schon wieder etwas Neues. Web 3.0. Markus Schuler berichtet. Wolfram Alpha, so heißt das Vorzeigeprojekt des aus Großbritannien stammenden Mathematikers Stephen Wolfram, das vor ein paar Wochen online gegangen ist. Wolfram Alpha ist mehr als eine Suchmaschine. Von seinem Schöpfer und dessen Team erhielt sie den Untertitel Computational Knowledge Engine, also rechnende Wissensmaschine. Wolfram Alpha ist so ganz anders, als man das von den anderen, den bekannten Suchmaschinen des Internets kennt. Die Funktionsweise der Suchengines von Google, Yahoo oder Microsofts ganz neuem Projekt unter dem Namen Bing ist einfach. Man gibt ein oder auch mehrere Begriffe ein und die jeweilige Suchmaschine wirft all das aus, was sie beim Streifzug durchs Internet in ihren sogenannten Index aufgenommen hat. Wolfram Alpha dagegen ist eine Frage-Antwort-Maschine. Sie funktioniert nur dann korrekt, wenn man ihr, zurzeit geht dies nur in englischer Sprache, eine Frage stellt. Dazu der Wiener Semantik-Spezialist Andreas Blumauer. Zum Beispiel eine relativ komplexe Frage, nämlich wie oft am Tag die drei Zeiger einer Analoguhr exakt an derselben Stelle stehen, könnte dann Wolfram Alpha entsprechend berechnen und visuell ausgeben. Also diese Engines sind in der Lage, nicht einfach nur Listen von Dokumenten auszuspucken, sondern eben tatsächlich auch komplexe Fragen so zu beantworten, dass sie auch in kurzer Zeit verstanden werden und da werden verschiedene Visualisierungsformen verwendet. Semantisches Web. Dies ist auch ein Begriff, der gerne mit dem sogenannten Web 3.0 in Verbindung gebracht wird. Semantisches Web steht für das Zusammensetzen und automatische Interpretieren von Daten durch Computer. Das heißt, Informationen werden zueinander in Beziehung gesetzt. Ein Beispiel. Tut einer eine Reise, vielleicht mit dem Auto nach Italien, könnten Stau- und Wetterdaten in Beziehung zu Hotels, Veranstaltungen entlang des Reiseweges und persönlichen Vorlieben gesetzt werden. Man erhält demzufolge nicht nur Textwüsten mit Links zu einzelnen Seiten des Internets. Wolfram Alpha gehört zu solch einer semantischen Anwendung. Die neuartige Suchmaschine besteht aus drei Komponenten. Einer Wissensdatenbank, vergleichbar mit einer großen Enzyklopädie, aus einer Sammlung von Algorithmen und einer Übersetzungsmaschine, die aus Worten und Fragen wieder Rechenaufgaben generiert. Doch das Web 3.0 oder besser das semantische Web wird noch mehr sein als intelligente Suche. Es wird auch ein Netz der Echtzeit sein. Ein gutes Beispiel für Echtzeit-Internet ist der Microblogging-Dienst Twitter. In Twitter hat man 140 Zeichen zur Verfügung, um Nachrichten zu schreiben, die andere lesen können. Jeder kann jedem folgen und dessen Nachrichten via Handy, Internet oder Instant Messenger empfangen. Man kann sich aber auch ganz abschotten und nur im Freundeskreis unter Ausschluss der Öffentlichkeit twittern. Twitter ist deshalb solch ein spannendes Phänomen, weil Millionen Menschen auf der Welt mitmachen. So entsteht eine Momentaufnahme von dem, was die Twitter-User gerade beschäftigt, was sie denken, was sie gerade in diesem Moment erleben. Alle Twitter-Texte lassen sich auch durchsuchen. Und das macht den neuen Dienst selbst für den Branchenriesen Google unglaublich interessant. Die Amerikanerin und New York Times-Autorin Sarah Milstein hat ein Buch über das Phänomen Twitter geschrieben, das vor wenigen Wochen im O'Reilly Verlag in den USA erschienen ist. Menschen haben einfach ein Interesse daran zu wissen, was um sie herum vorgeht, was andere Menschen gerade tun, an was sie arbeiten, was sie lesen, was sie sehen. Das gibt den Leuten ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Und vor allem, weil man nicht gezwungen ist zu antworten, genau das sorgt für ein großes Miteinander. Twitter ist mit seinen Echtzeitaufnahmen des Internets fraglos ein großer Erfolg. Es hat einen Trend eingeläutet, der selbst beim Branchengiganten Google die Alarmglocken läuten ließ. Erst sah es so aus, als wolle das kalifornische Unternehmen das Startup aus dem nur wenige Kilometer entfernten San Francisco einfach vom Markt wegkaufen. Doch vor ein paar Tagen stellte Google selbst ein ambitioniertes Echtzeit-Internet-Projekt vor. Es läuft unter dem Namen Wave, also Welle. Und Wave soll all das vereinigen, was das Web 2.0 bietet. Netzwerke, Instant Messaging, ein Austausch in Echtzeit. Während man eine Nachricht tippt, kann der tausende Kilometer entfernte Adressat parallel schon mitlesen, Buchstabe für Buchstabe, wenn er möchte. In eine andere Richtung geht Sören Stamer. Er ist Internetunternehmer aus Hamburg und lebt im Wechsel in San Francisco und Hamburg. Er sieht auf die Internetbenutzer ein sehr viel persönlicheres Internet, ein Web zukommen. Ein Internet der direkten Beziehungen. Sören Stamer. Das Web ist jetzt in den letzten 2 Jahren komplett umgeschaltet auf, statt als Massenmedium im Sinne von, ich kommuniziere an viele, es ist eigentlich ein persönliches Medium geworden. Ich gebe meine Gefühle preis zum gewissen Maße, wie ich das möchte, über Twitter und andere Menschen können mit mir in Kontakt treten. Diese Entwicklung, dass das Web sehr, sehr persönlich wird, das ist eigentlich das, was gerade die Welt verändert. Jeder, der schon mal eine längere Zeit von zu Hause weg war, der wird das bestätigen können. Ein ganz großer Vorteil des WWW ist, dass es dabei hilft, Entfernungen zu überbrücken. Es spielt kaum noch eine Rolle, wo man gerade ist. Man kann sich ins Netz seiner Firma einloggen, man kann mit anderen Menschen per Text, Ton und Bild kommunizieren. Und das WWW sorgt auch dafür, dass immer mehr Menschen, die weit weg von den Wirtschaftszentren leben, trotzdem Kontakte dorthin knüpfen können. Ein Bericht von Dirk Asendorpf. Waswa Danwasula stammt aus Uganda und studiert an der Universität Bremen. Wenn er im Rechenzentrum arbeitet, klickt er sich nebenbei gerne zu Radio Simba durch, den Sender aus seiner Heimatstadt Kampala. Radio Simba in Uganda is via the internet, so I can listen to it sometimes. Radio Simba kommt online aus Uganda. Ich kann es also hier am Computer hören. Das ist so, so schön. Das klingt gut. Wenn ich dann die ugandischen Musiker in meiner Muttersprache singen höre, ist das großartig. Man fühlt sich, als wäre man zu Hause. Leider ist man es nicht wirklich. Für Angehörige kleiner und kleinster Kulturen ist das World Wide Web eine ideale Möglichkeit, Kontakt zur Heimat und damit zur eigenen Identität zu halten. Vor 10 Jahren war das Netz noch zu 80% englischsprachig. Inzwischen kommunizieren über 70% der 1,6 Milliarden Internetnutzer in anderen Sprachen, von Chinesisch bis Botswana. Das wird hier gesprochen, in Gaborone, der Hauptstadt von Botswana. David Chipeta ist der Manager eines kleinen Internetcafés, keine staubige Hütte mit einem einzigen alten PC wie in manchem afrikanischen Kleinstädtchen, sondern ein klimatisierter Raum mit einem Dutzend schicker Flachbildschirme. Some people are computer illiterate, so when they come, then I try to help them how to use mouse. Einige Leute sind ja Computeranalphabeten. Wenn sie herkommen, dann versuche ich ihnen mit der Maus zu helfen, wie man Grafik nutzt, die verschiedenen Bildschirmoberflächen, all diese Sachen. Ich sorge dafür, dass sie sich im Netz zurechtfinden. Ich mache das einfach so. Ich habe nie an einer Schule gelernt, wie man unterrichtet. Das ist meine Art, der Gemeinschaft zu helfen. Und die Jugendlichen, die hier vor dem Bildschirm hängen, lernen schnell. Mit flinken Fingern surfen sie zu den Websites ihrer Popstars, chatten munter drauf los und suchen sich nebenbei die Informationen für das nächste Referat in der Schule zusammen. Auch hier wird das Web als Informationsquelle genutzt, allerdings nicht zum Spaß, sondern für den Ernst des Lebens. Subia Arunachalam lehrt am Indian Institute of Technology und hat mit seinen Studenten 10 Dörfern im Bundesstaat Tamil Nadu einen Zugang zum Netz verschafft. There have been cases where local farmers, some of whom are illiterate, are cheated by traders. For example, es gab Fälle, in denen Bauern, einige davon Analphabeten, von Händlern betrogen wurden. Wenn eine bestimmte Menge Reis zum Beispiel 100 Rupien wert ist, dann haben die Händler gesagt, im Moment gibt es in der Stadt nur 80 Rupien dafür. Und die Bauern im Dorf hatten keine Chance herauszufinden, ob das stimmt. Also hat man sie um 20 Rupien betrogen. Jetzt erfahren sie jeden Tag den aktuellen Ankaufspreis, den die Regierung festlegt. Wir erfragen ihn am Morgen und stellen ihn ins Netz. Seit die Dörfer darauf Zugriff haben, gibt es eine enorme Transparenz und die Bauern werden nicht mehr übers Ohr gehauen. Now because the prices are known, it's a tremendous amount of transparency, the workers are no longer cheated. Gerade für arme und entlegene Regionen ist das World Wide Web ein Fenster zur Welt und eine Chance zur Teilnahme an der Weltwirtschaft. Besonders deutlich wird das auf der CeBIT, der weltgrößten Computermesse. Sie findet in Hannover statt, doch in der Münchner Halle werden Haxen und Bier im Dirndl serviert. Die 100.000 ausländischen Besucher bringen ihr Bild von Deutschland schon mit und hier wird es befriedigt. Umgekehrt erfüllt auch mancher Aussteller aus der dritten Welt unsere Klischeevorstellung. We are cheaper than India. Okay, wir machen es einfach noch billiger als die Inder, sagt der Programmierer Sultan Khan aus Dhaka, Bangladesch. Im Auftrag europäischer Unternehmen erstellt er Software für Niedrigstlöhne. In Deutschland könnte er zwar sehr viel mehr verdienen, doch Khan bleibt lieber am Ganges. Die Lebenshaltungskosten sind bei uns ja auch sehr niedrig, sagt er. Da kommt man mit dem geringen Lohn gut hin. Und in der virtuellen Welt des World Wide Web liegt Dhaka heute genauso zentral wie Buenos Aires, Houston oder Hannover. Welt am Draht. 20 Jahre World Wide Web und die Zukunft. Das war das Thema dieser Ausgabe von Welt am Draht hier auf SWR 2. Und natürlich berichten wir nicht nur über das WWW, wir nutzen es auch selber intensiv. Wovon Sie sich überzeugen können, wenn Sie uns im WWW besuchen. www.swr2.de/wissen. So lautet unsere Adresse noch einmal. www.swr2.de/wissen. Dort finden Sie dann auch die Welt am Draht Homepage. Und dort haben wir diese Sendung noch einmal zum Nachhören, das Manuskript und einige interessante Links zum Thema für Sie vorbereitet. Übrigens, alle Sendungen der SWR2-Reihe Wissen und natürlich auch diese Sendung gibt es als Podcast zum Übertragen auf einen MP3-Player oder zum Anhören auf dem Computer. Näheres dazu finden Sie ebenfalls bei SWR2 im Internet. Das war's für heute. Ich heiße Michael Stein. Auf Wiederhören.